У нас наша Predigt Reihe Serie продолжается. Wir machen weiterhin mit unserer Predigtserie. Erweckt zum bewussten Leben. Erweckt zum bewussten Leben. И моя тема называется сегодня самое опасное слово. Und mein Thema heißt heute das gefährlichste Wort. Самое опасное слово. Das gefährlichste Wort. Okay, и мы сегодня о нем услышим. Und wir werden heute dieses Wort hören. Но перед этим давай прочитаем Римлянам 14 глава 11 стих. Aber lass uns davor Römer 14, 11 lesen. Пожалуйста. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. Это разве у нас Римлянам 14, 11? Römer 14, 11. Да. Ja. 13, 11. Видишь, что-то я путаю в этот раз. Okay, also 13, Römer 13, 11. Извините. Und, sorry. Und diese sollen wir tun als solche, die die Zeit verstehen, genau. Dass nämlich die Stunde schon da ist, dass wir vom Schlaf aufwachen sollten, denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir gläubig wurden. Так поступайте, зная время. Скажи, зная время. Sag mit mir, die Zeit kennen, die verstehen. Die Zeit kennen. Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Когда ты просыпаешься, что ты делаешь первым делом? Wenn du aufwachst, was machst du als erstes? Зеваешь. Du gehst erst einmal. А потом? Und dann? Смотришь на, подтягиваешься. Смотришь dann на часы. Dann streckst du dich, dann schaust du auf deine Uhr. Я думаю. Ich denke mir. Ну, я так делаю. Also so mache ich das. Я обычно сверяю свои внутренние часы с моими обычными часами. Gewöhnlich vergleiche ich meine innere Uhr mit den sichtlichen Uhren. И они обычно совпадают. Und gewöhnlich stimmen sie überein. Не знаю, как у тебя, но я ich примерно weiß nicht, почти в минуту знаю, сколько времени. Aber ich weiß fast auf die Minute genau, wie spät es ist. Вот утром в 7 часов или в 6 часов. Also in der Früh, 7 oder 6 Uhr in der Früh. Да. Все равно я знаю точно, почти точно время. Trotz allem weiß ich ganz genau fast die Uhrzeit. И здесь нам Библия говорит, просыпаясь, und die Bibel sagt uns hier, wenn du aufwachst, musst du die Zeit kennen. В какое время ты сейчас находишься? In welcher Zeit befindest du dich jetzt gerade? Даже если ты в другой стране, часовой пояс другой. Auch wenn du in einem anderen Land sich befindest und die Zeitverschiebung da ist. У тебя есть внутренние часы. Hast du deine innere Uhr? И ты можешь плюс 2, плюс 6, плюс 7 часов, но ты знаешь, где ты находишься. Es kann plus 2, plus 6 Stunden sein, aber du weißt ungefähr, wo du dich befindest. И что такое осознанность? Was ist das Bewusste? Осознанность – это знание. Bewusstheit. Время. Bewusstheit bedeutet, die Zeit zu kennen. Осознанность. Das Bewusstheit. Oder? Лучше по-другому чуть-чуть, но мы сейчас дойдем до этого. Осознанность – это знать время. Bewusstes Leben bedeutet, das die Zeit zu kennen. Да. Для чего сейчас это время? Wozu ist diese Zeit da? В которой ты находишься. Вот сегодня утром. Also heute, an diesem Morgen. Сегодня утром день, который сотворил Господь. Heute ist der Tag, was der Herr geschaffen hat. Возрадуйся и возвеселись вон, и написано в Библии. Du sollst dich freuen und sich jubeln an diesem Amen. Tag. Amen. Отлично. Потом, что Wunderbar. Будет завтра? Was wird morgen sein? Какой день, для чего этот день будет? Wozu ist dieser Tag dann für dich что da? Что за сегодняшняя ситуация в мире? Was ist für eine Situation heute in der Welt? Для чего этот кризис? Wozu ist diese Krise da? Что я могу извлечь из этого кризиса? Was kann ich aus dieser Krise für mich rausnehmen? Знаешь, большинство людей, они не соображают, в какое время они живут. Weißt du, die meisten Menschen verstehen nicht, zu welcher Zeit sie leben. И они поэтому не могут его использовать. Deswegen können sie diese Zeit auch nicht nützen. Знаешь, есть такая пословица, weißt du, es gibt so ein Sprichwort. Абсолютная истина. Absolute Wahrheit. Богатые во время кризиса становятся богаче, бедные становятся беднее. Die Reichen werden während der Krise noch reicher und die Armen werden während der Krise noch ärmer. Абсолютная истина. Das ist eine absolute Wahrheit. Почему? Wieso? Потому что одни знают время, denn die einen kennen die Zeit, другие его прозевали. Und die anderen haben ihn verpasst. Они даже не понимают, что это за время, зачем оно, почему. Die verstehen überhaupt nicht, wozu diese Zeit ist und warum. И апостол Павел говорит, надо знать время. Und Apostel Paulus sagt, wir sollen die Zeit kennen. То есть ты осознаешь не просто, сколько времени на часах. Also du erkennst nicht nur, wie spät es ist auf deine Uhr ist. А какие возможности дает тебе это время? Sondern welche Möglichkeit gibt dir diese Zeit? Вот это означает практически знать время. время. Das bedeutet praktisch die Zeit zu kennen. И Матфея 25 глава Иисус говорит об этой мудрости. Und aus Matthäus 25 sagt Jesus über diese Wahrheit. Он рассказывает практический пример. Er erzählt ein praktisches Beispiel. Как важно знать время. Wie wichtig das ist, Zeit zu kennen. И он вообще он везде говорит: "Ребята, вы не знаете ни дня, ни часа, поэтому бодрствуйте." Und überhaupt er erzählt an vielen Stellen und sagt: "Seid wachsam, denn ihr kennt die Stunde und die Zeit nicht." Абсолютно важно знать время. Es ist absolut notwendig, die Zeit zu kennen. Понимать, в какое время я живу. Zu verstehen, in welcher Zeit ich lebe. Чтобы тебе в это время быть успешным. Dass du in dieser Zeit erfolgreich bist. Успешным – это успевать со временем, понимаешь? Erfolgreich sein, das heißt, dass du mit der Zeit gehst. Если не успешный, он не успевает везде. Derjenige, der erfolglos ist, das heißt, der schafft nirgendwo hin. Okay, но боящийся Господа, он успевает во всем, написано. Aber diejenigen, die Ehrfurcht vor dem Herrn haben, die sind überall erfolgreich. Успевает во всем, написано. Sie schaffen alles. Почему? Und in allem, wieso? Они понимают время. Weil sie die Zeit verstehen. Они размышляют. Sie denken nach. Они сверяют это с Библией. Sie vergleichen das mit der Bibel. Они просто люди, которые имеют практический опыт. Sie sind einfach die Menschen, die praktische Erfahrungen haben. И которые умеют слышать небо. Und die fähig sind, den Himmel zu hören. Они будут во всем всегда успевать. Und deswegen werden sie überall Erfolg haben. Но вот бывает время, что что-то происходит как форс-мажор, как кризис. Aber es kommt so manchmal eine Zeit, dass es so eine Art Krise kommt. Которая в принципе нельзя логически предугадать. Wo man logisch nicht voraussehen kann. Хотя Дух Святой все знает. Wobei der Heilige Geist alles weiß. И он предупреждает опять же боящихся его. Und er warnt auch wiederum diejenigen, die vor ihm Ehrfurcht haben. И тогда мы можем быть готовыми. Und dann werden wir fähig sein, bereit zu sein. И в любом кризисе выйдем победителями. Und werden wir aus jeder Krise als Sieger rausgehen. И богаче, чем все остальные. Und ärmer als, reicher als alle anderen. Пример Фараон. Ein Beispiel Pharao, который вместе с Иосифом в этом тандеме они сделали великое богатство в Египте. Wo sie zusammen mit dem Josef einen großen Reichtum in Ägypten geschaffen haben. Потому что Фараон услышал сон от Бога, получил сон от Бога. Denn der Pharao hat einen Traum bekommen vom Herrn. А Иосиф от Бога получил толкование этого сна. Und Josef hat die Deutung von diesem Traum bekommen. И они к этому кризису 7 лет они были готовы. Und sie waren zu dieser Krise, die 7 Jahre lang angedauert hat, bereit. Мы уже почти год в этом кризисе, ну, Und wir sind bereits fast ein Jahr, also nicht ganz, aber fast ein Jahr in der Krise. Будет дольше. Es wird länger dauern. Как ты выйдешь из этого кризиса? Wie wirst du aus dieser Krise rauskommen? Как я выйду из этого кризиса? Wie werde ich aus dieser Krise rauskommen? Многие выйдут с Viele werden mit sauberen Händen rausgehen, aber mit leeren Geldbeuteln, потому что они не знали время. Weil sie die Zeit nicht gekannt haben. Библия нам рассказывает этот пример. Иисус говорит об этом. Und Bibel spricht über diese Beispiele und Jesus über diese 10 Jungfrauen. Ab dem Vers 10. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Die Törichten nahmen zwar ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло. Aber die Klugen nahmen Öl in ihren Gefäßen mitsamt ihren Lampen. Они взяли запас. Sie haben einen Vorrat genommen. Скажи, запас. Sag mit mir Vorrat. Запас. Sag mir Vorrat. Как насчет запаса, дорогие? Wie steht es bei euch mit Vorrat aus? Vorrat. Wie sieht das aus? Запас. Vorrat. Есть духовный запас, есть материальный запас. Es gibt geistlicher Vorrat und es gibt materieller Vorrat. И вот происходит форс-мажор. Und so passiert das jetzt hier zu einer Krise, in einer Krise, der Vers 5. Жених замедлил. Aber nun ist der Bräutigam, als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, форс-мажор. Das ist jetzt eine Krise. Никто не мог подготовить его. Und keiner konnte das vorahnen. И как выходят из этой ситуации эти 10 дев? Und wie gehen diese 10 Jungfrauen aus dieser Situation heraus? Sie werden alle schläfrig. Понятное дело, они устали. Ja, es ist ja verständlich, sie sind müde. Они устали. Sie sind müde. Бывает, что я устаю, ты устаешь. Es passiert manchmal, du und ich werden mal müde. Это нормально. Das ist normal. Но как ты засыпаешь? Aber wie schläfst du ein? Когда у тебя есть запас, ты спишь хорошо. Wenn du einen Vorrat hast, dann schläfst du gut. Я без проблем сплю, у меня запас. Ich schlafe problemlos, denn ich habe einen Vorrat. Я знаю, утром я встану и поправлю свой светильник, и у меня будет запас. Ich weiß, dass ich in der Früh aufwache und werde meine Öllampe richten und ich werde Vorrat haben. Но как глупо было засыпать, когда у тебя нет запаса. Aber es ist so töricht einzuschlafen, wenn man keinen Vorrat hat. И так и получилось. Und so ist es hier auch gekommen. В полночь раздался крик. Und in der Mitternacht entstand ein Geschrei. Жених идет. Der Bräutigam kommt. Все встали. Alle sind aufgestanden. Знаешь, все христиане, они одинаковы в этом смысле. Weißt du, alle Christen sind in diesem Sinne gleich. Мы все читаем Библию. Wir lesen alle die Bibel. Я надеюсь, мы все молимся. Ich hoffe, wir beten alle. Мы приходим в церковь. Wir kommen alle in die Gemeinde. Мы что-то делаем. Wir tun etwas. То есть все встали. Das heißt, alle sind aufgestanden. Но только пять смогли поправить свои светильники и залить их свежим маслом. Aber nur fünf konnten ihre Öllampen richten und dort denn das Öl hineingießen. Опять увидели, что у них пусто, и говорят: давайте, ребята, поделитесь. Aber die anderen fünf haben gesehen, dass ihre Öllampen leer ist und haben gesagt: komm, gibt uns was von eurem. Но мудрые потому мудрые, что они видели, сколько у них запас. Aber die Weisen sind deswegen weise, weil sie gewusst haben, dass sie wie viel Vorrat sie haben. Они говорят: не, тогда получится у всех дефицит, и мы все не попадем на Nein, dann на, kommt на das bei allen zu Defizit und wir gelangen alle nicht auf die Hochzeit. Вон базар. Da ist ein Bazar. Идите покупайте. Geht und kauft euch dort. А сами пошли на свадьбу. Und selber gingen sie zur Hochzeit. И когда те пятеро вернулись с базара, принесли со своими светильниками, пришли. Und als die übrigen fünf zurückgekommen sind vom Bazar und haben das Öl aufgefüllt, написано, что жених уже закрыл дверь. Steht geschrieben, dass der Bräutigam bereits die Tür geschlossen hat. Он не признал их вообще. Und hat sie überhaupt nicht angenommen. О чем речь? Иисус говорит здесь. Über was ist überhaupt die Rede? Jesus sagt fünf Jungfrauen. Пять неразумных, пять мудрых. Fünf törichte und fünf Weise. Разница была в запасе. Der Unterschied bestand im Vorrat. Скажи, запас. Sag mit mir Vorrat. Я слышу иногда христиане, которые не имеют запасов. Ich höre oft von Christen, die kein Vorrat haben. Даже пастора. Sogar Pastoren. Не говоря уже о молодежи. Abgesehen noch von der Jugend. Они в нужде находятся. Sie befinden sich in der Not. Приходит кризис. Es kommt eine Krise. А у них нужда. Und sie bekommen eine Not. Нет запасов. Es gibt keinen Vorrat. О чем речь? Wovon ist da die Rede? Тебе надо было знать время. Du hättest die Zeit kennen müssen. И планировать форс-мажоры. Und solche Krisen vorauszuplanen. Другая половина, она просто верила, в то время как другая планировала. Die eine Hälfte hat nur geglaubt und die andere hat zu dieser Zeit geplant. Мы верим. Wir glauben. Жених придет вовремя. Der Bräutigam wird rechtzeitig kommen. Господь, аллилуйя. Wir glauben an dich, Herr. Все аллилуйя. Будет вовремя. Alles wird rechtzeitig da sein. А, бывает форс-мажор. Aber es kommt manchmal zu einer Krise. Ты что-то не понимаешь. Und du verstehst etwas nicht. И Господь как будто опаздывает. Und es schaut, scheint so, als ob der Herr zu spät kommt. Ты молишься. Du betest. А его вроде бы ответов нету. Und irgendwie kommt keine Antwort. Форс-мажор. Krise. Осознанные люди, они знают время. Achtsame, bewusste Menschen, die kennen die Zeit. И они живут в запасе, когда кризис. Und sie leben von ihrem Vorrat, wenn die Krise kommt. А у неосознанных всегда будет не хватать денег. Und bei unbewussten Menschen, es wird immer an Geld fehlen. У них всегда будут претензии к каким-то другим людям. Sie werden immer Ansprüche haben zu den anderen Menschen. И в их личной жизни будет полный бардак. Und in ihrem persönlichen Leben gibt es nur Chaos. Еще одна истина. Und noch eine Wahrheit. Материальная. Eine materielle. Те деньги, которые у тебя сейчас есть. Das Geld, was du jetzt hast. Они говорят о твоих способностях справляться именно с этим количеством денег. Sie sprechen von deinen Fähigkeiten, mit diesem Geld umgehen zu können. Именно с этим количеством денег. Genau mit dieser Menge des Geldes. Если у тебя 1000 евро. Wenn du 1000 Euro hast. Это твой уровень сегодня. Das ist heute dein Maß, deine Fähigkeiten. Если у тебя 100 000 евро. Wenn du 100.000 Euro hast. Это твой уровень способностей. Das ist dein Maß der Fähigkeiten. Если у тебя миллион. Wenn du eine Million hast. 10 000 000. 10 000 000. Это нормально, и это хороший уровень. Das ist normal, das ist ein gutes Maß. Ebene. Показывает твои способности. Deine Fähigkeiten zeigt. Но как хорошо, что можно уровень всегда повышать. Aber wie gut ist es, dass du immer wieder die Planke erhöhen kannst. Ты можешь меняться. Du kannst dich verändern. Ты можешь свой запас увеличивать. Du kannst deinen Vorrat vergrößern. Ты можешь развиваться. Du kannst dich weiterentwickeln. Как в материальном. Wie im Materiellen. Причем с Господом ты будешь это делать гораздо успешнее, чем все остальные. Und dabei mit dem Herrn wirst du das wesentlich erfolgreicher machen als alle übrigen. Он заинтересован в твоем успехе. Denn er interessiert sich an deinem Он Erfolg. Он заинтересован в своей рекламе на этой земле. Er ist daran interessiert, dass wir für ihn Werbung machen. Amen. Amen. Скажи громко Amen. Sag mit mir Amen. Знаешь, это есть мудрость иметь запас. Weißt du, das ist die Weisheit, diesen Vorrat zu haben. Иметь успех. Erfolg zu haben. Демонстрировать этот успех. Und diesen Erfolg zu demonstrieren. Потому что жизнь это развитие. Denn das Leben bedeutet Weiterentwicklung. Amen. Jesus говорит, я есть жизнь. Jesus sagt, ich bin das Leben. Что это означает? Was bedeutet das? Постоянное развитие происходит. Dass eine ständige Entwicklung passiert. В твоем теле постоянно развиваются клетки. In deinem Körper teilen sich immer die Zellen weiter. Даже если тебе 90 лет. Auch wenn du schon 90 bist. Клетки всегда делятся. Die Zellen, die teilen sich immer noch. Всегда происходит развитие. Es geschieht immer eine Entwicklung. Когда происходит точка? точка. Wann ist das Ende? Когда нет изменений. Wenn keine Änderung mehr geschieht. Когда труп лежит. Wenn eine Leiche da liegt. Тогда уже нету никакой жизни. Dann gibt es überhaupt kein Leben mehr. Ничего уже не делится. Es teilt sich nichts ничего mehr. Не развивается. Es entwickelt sich nichts mehr weiter. Смотри, когда происходит изменение, schau her, wann passieren die Veränderungen? Когда происходит изменение, тогда приходит проблема. Also wann die Veränderungen geschehen, dann kommen die Probleme. Проблема, да. Изменение – это всегда проблема. Veränderung bedeutet immer ein Problem. Кто не хочет проблем, не будет иметь изменений. Wer keine Probleme haben möchte, der wird auch keine Veränderungen bekommen. А кто не будет изменений иметь, тот не будет иметь жизни. Derjenige, der keine Veränderungen haben wird, der wird kein Leben haben. Смотри, жизнь – это проблема. Schau her, Leben ist ein Problem. Добро пожаловать в мир жизни. Herzlich willkommen in der Welt des Lebens. Если у тебя есть проблема. Wenn du ein Problem hast. Halleluja. Halleluja. Это жизнь. Das bedeutet das Leben. Amen. Amen. Где все ровно, wo alles so gleichmäßig ist, там смерть. Dort ist Tod. Поэтому развивайся. Deswegen entwickel dich weiter. И Бог говорит, развивайся. Und Gott sagt, entwickel dich weiter. Смотри, Бог бросает нам вызов каждый день. Schau her, der Herr gibt uns jeden Tag Herausforderungen. Посылая нам иногда вот такие пинки. Indem er manchmal solche Tritte И schickt. Мне так нравится вот это время сейчас. Und mir gefällt diese Zeit so sehr. Amen. Amen. Знаешь, вот большинство людей не нравится вообще этот кризис. Weißt du, die meisten Menschen sind nicht begeistert von dieser Krise. Мне нравится. Das gefällt ihnen überhaupt Почему? Nicht. Wieso? Потому что большинство людей не знают время, в которое они живут. Weil die meisten Menschen nicht die Zeit erkennen, in der они sie leben. Они не понимают шансов и возможностей. Sie begreifen nicht, welche Chancen und Möglichkeiten они sie dadurch haben. Они просто пережидают, что будет там. Sie потом. Warten einfach nur ab und denken sich, was dann. В конце будет фига. Denken sich, was weiterkommt. Aber am Schluss kommt was? Фига. Фига. Фига. Nichts. Не переводится, да? Also, да, будет не очень хорошо. Если also es wird nicht so lustig sein. Потому что не надо ждать. Denn man sollte nicht warten. Надо осознавать время. Sondern man sollte die Zeit erkennen. Осознанные люди, achtsame Menschen, они пробуждаются. Sie erwecken sich. И начинают смотреть на часы. Und fangen an, auf die Zeit zu schauen. Что за дела? Где я живу? Почему это? Was Почему ist, was ist los? Wo lebe ich? Was я продираю глаза. Ich tue meine Augen aufmachen. Я начинаю узнавать, что происходит вокруг. Ich fange an zu erkennen, was um mich herum geschieht. А другие, как зомби, просто ходят на свою работу. Und die anderen gehen wie Zombies auf ihre Arbeit. Вторник, среда, Montag, четверг, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. О, Господи, Sonntag, спасибо, о, Herr, danke dir, sei мне gnädig. Да. Natürlich machen wir sowas nicht, wir sagen Halleluja. Dann wieder Montag, Dienstag, Mittwoch, Arbeit. Okay, Montag, Dienstag, Arbeit. Среда, четверг, пятница, суббота. Okay. Потом отпуск иногда, да? Dann manchmal Urlaub. Halleluja. Halleluja. Но знаешь, это не жизнь. Weißt du, es ist aber kein Leben. Надо развиваться. Man soll sich weiterentwickeln. Расширяться. Man soll sich erweitern. Свой разум. Dein Verstand. Свой дух. Deinen Geist. Свою материальную базу. Deine materielle Basis. Где там, что там, развитие есть или нет? Was ist dort los? Gibt es dort eine Weiterentwicklung oder nicht? Ekklesiaster 8,5. Die Prediger 8,5. Ekklesiaster 8,5. Prediger 8,5. Salomon, мудрейший Соломон. Der Salomon, der weiseste Mensch. Сердце мудрое. Er sagt, ein weises Herz. Знает время. Kennt die Zeit. Знает время. Kennt die Zeit. Как хорошо. Wie gut ist es? Wow, есть время для всего, он говорит. Er sagt, für alles gibt es есть seine Zeit. Время танцевать. Es gibt Zeit zum Tanzen. Знаешь об этом, да? Weißt du davon? Там написано, есть время плясать. Er sagt, dort steht geschrieben, dass es Zeit gibt zum У многих христиан этого времени напрочь нету вообще. Bei manchen Christen gibt es diese Zeit überhaupt nicht. Was? Tanzen? Nein. Есть только время плакать. Es gibt nur Zeit zum Weinen. Это неправда. Das stimmt nicht. Соломон говорит, есть время плясать. Salomon sagt, dass es Zeit gibt zum Tanzen. Есть время плакать. Und es gibt Zeit zum Weinen. Есть время сеять. Es gibt Zeit zum Sehen. Есть время пожинать. Und es gibt Zeit zum Ernten. Знаешь, что выясняли, какое самое счастливое время жизни у людей? Weißt du, man hat versucht herauszufinden, welche Zeit im Leben eines Menschen die glücklichste ist. И по логике вещей люди думают молодость. Und nach der Logik der Menschen denken sie, dass es молодость. Die Jugend ist. Потому что у них полно энергии. Weil sie voller Energie sind. У них всегда какие-то там планы, перспективы. Sie haben ständig Pläne, Perspektive. У них там любовь, гормоны. Sie haben Hormone, Liebe. Всегда вся жизнь кипит, да? Also das Leben brodelt einfach. Но статистика показала. Aber die Statistik hat gezeigt. nach der Umfrage, dass die glücklichste Zeit im Leben kommt etwa nach 45. 50, 60 und weiter. Wieso? Weil das die Zeit ist, wo du erntest, was du gesät hast vorher. Du ackerst nicht mehr in drei Jobs wie ein Pferd, sondern du fängst an zu ernten. Du hast bereits alles. Du hast eine Familie. Du hast fast erwachsene Kinder. Wenn du nicht zu spät warst. Du hast schon dein Eigentum. Du hast einen guten Job. Und du kannst dann schon ernten und sich erfreuen. Salomon sagt, es ist für alle seine Zeit. Es ist so wichtig, nicht zu verschlafen und nicht zu verpassen diese Zeit. Und nicht zu verwechseln die Zeit der Ernte oder die Zeit des Sehens. Dass du nicht mit 70 alleine sitzt und dein Gebiss auf dem Regal ist und du bist komplett allein. Und ничего нету Sozialhilfe. Hast gar nichts und hast nur Sozialhilfe. Prediger 8,6 weiter. Есть время для всякой вещи под небом. Denn für jedes Vorhaben gibt es eine Zeit unter Друзья, dem Himmel. Все, что у нас есть сегодня, meine Freunde, alles, was wir heute haben, в духовном, в материальном, im Geistlichen und auch im Materiellen, das zeigt heute die Ebene deiner Fähigkeiten. Wenn du heute 5 Leute in deiner Kleingruppe hast und das bereits seit 8 Jahren, das zeigt deine Fähigkeitsebene. Wir müssen aber weiter uns entwickeln. Wir sollen diese Herausforderung annehmen, um nicht die nächsten 10, 15 Jahre auch auf dieser Ebene zu bleiben. Успешные люди знают время и место. Erfolgreiche Menschen kennen die Zeit und Ort. Время и место. Sie kennen die Zeit und Ort. Неуспешные люди, они не знают, для чего им дано это время. Erfolglose Menschen wissen nicht, wozu ihnen diese Zeit gegeben ist. И когда, в какое место, время им находиться. Und wann und an welchem Platz sie sich befinden sollen. Еще одна мудрость. Noch eine Weisheit. Скажи, мудрость. Sag mit mir Weisheit. Успешные люди. Erfolgreiche Menschen. Они им ищут возможности решить какую-то задачу. Sie suchen nach Möglichkeiten, eine Aufgabe zu lösen. Они успешные люди. Und erfolglose Menschen, они ищут оправдания, чтобы эту задачу не исполнить. Sie suchen nach einer Rechtfertigung, um diese Aufgabe nicht zu erfüllen. Amen. Amen. И они очень успешны в том, чтобы находить оправдание для этого. Und sie sind sehr erfolgreich und nach Rechtfertigungen zu suchen, um das nicht zu erfüllen. Причем очень логичное оправдание. Und dabei haben sie sehr logische Rechtfertigungen. И мы это видим на примере двух учеников Иисуса. Und wir sehen das auf dem Beispiel von zwei Jüngern von Jesus. Я напомню эту историю, которая была в прошлое воскресенье. Ich will euch an diese Geschichte erinnern, die wir letzten Sonntag hatten. Речь идет о Филиппе и Андрее. Die Rede ist über den Philippus und Andreas. Иисус дал задачу Филиппу. Jesus hat Philippus eine Aufgabe gegeben. Он говорит, нужно накормить этих всех людей. Er sagt, wir müssen alle diese Menschen jetzt was zu essen geben. И написано Иоанна 6:6. Und es steht geschrieben in Johannes 6:6. Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел делать. Denn da sagte er aber, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er selbst wusste wohl, was er tun wollte. Lass uns gemeinsam das ganz aufmerksam darauf schauen. Das sagte er aber, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er selbst wusste wohl, was er tun wollte. Schau hier, Jesus weiß schon im Voraus, aber er macht einen Test hier. Der Herr prüft uns. Wozu? Очень важно. Ist ganz wichtig. Ich hoffe, du warst freitags auf dem Hauskreis. Wenn du mich auf dem Video, mein Freund, siehst, dann bitte verpasse deine Kleingruppe nicht. Verpasse nicht deinen Gottesdienst, wenn du in Nürnberg wohnst. Dann wirst du ein erfolgreicher Mensch sein. Du dich weiterentwickeln. Und der Philippus begreift nicht, dass es ein Test seines Glaubens ist. Er denkt, es ist ein Test auf seine mathematischen Fähigkeiten. Und er fängt an zu zählen. Und so wie es aussieht, war er ein genialer Mathematiker. Der hat ganz schnell gerechnet, ohne einen Zettel, wie viel Geld man für diese Menschen braucht. Aber das war kein keine Lösung der Frage. Задача была накормить, а не считать деньги. Aufgabe war, die Menschen zu essen zu geben und nicht das Geld zu zählen. А Филипп перечисляет проблемы, он говорит, этого у нас нету. Aber der Philippus zählt die Probleme durch und sagt, das haben wir nicht. Иногда я даю задачи людям. Weißt du, manchmal gebe ich den Menschen Aufgaben. И всегда встречаю два типа этих людей. Und ich treffe immer an solche zwei Arten Menschen. Всегда есть Филиппы. Es gibt immer Philippusse. Aber es gibt auch immer Andreasse. Und ich bin so froh, dass Andreas gibt. Gott sei Dank für die Andreas. Es gibt Andreas auch. Halleluja. Halleluja. Вот Андрей, он скромный парень. Und Andreas ist ein bescheidener Typ. А Филипп, он в то время, как его Иисус спрашивает, он такой очень логичный. Und der Philippus in der Zeit, wo Jesus ihn fragt, ist so logisch. Он очень хорошо посчитал все. Er hat alles sehr gut gezählt. Все показал Иисусу. Hat alles Jesus gezeigt. Задача not possible. Die Aufgabe, die ist unlösbar. Mission not possible. Das ist unlösbar, извини, diese Mission. Иисус, невозможно. Tut mir leid, Jesus, das ist unmöglich. И Андрей там подслушивает. Und der Andreas hört so nebendran. Понимаешь, что ему Иисус вообще задачу не давал. Verstehst du, Jesus hat dem Andreas überhaupt die Aufgabe Это nicht gegeben. Не его была кухня. Das war nicht seine Küche. Это Филипп должен был решать. Der Philippus hätte das lösen müssen. Но Андрей слушает. Aber der Andreas hört aufmerksam zu. И он подслушивая уже получил инициативу. Und in der Zeit, wo er hörte, hat er bereits eine Initiative. У него идея возникла. Er hat eine Idee bekommen. Надо же что-то делать. Man sollte doch etwas tun. Ну, раз Иисус сказал, значит, есть что-то, возможно. Also, wenn Jesus das gesagt hat, dann gibt es bestimmt eine Möglichkeit dazu. И он уже пробежался по рядам, там ребята, люди сидели. Und er ist bestimmt durch die Reihen durchgegangen, wo die Leute saßen. Und hat geschaut, wo, was die Leute so unter ihren Füßen an Essen dastehen haben. У мальчика одного пять хлебов, пять булочек. Dann läuft er vorbei und sieht, dass ein Junge fünf Brote und zwei Fische hat. И две головы таких рыбы высовывается. Also und zwei Fischköpfe ausschauen. Wow, okay, заметил. Dann sagt er, wow, jetzt habe ich das bemerkt. Бежит назад к Иисусу. Dann läuft er wieder zu Jesus. И говорит, ха-ха, Иисус. Und sagt, ha-ha, Jesus. Кое-что есть. Ich habe etwas. Кое-что есть. Ich habe etwas. И при этом он понимает, что это вообще-то глупая идея. Und dabei versteht er eigentlich, dass es eine dumme Idee ist. И вообще, вот Андрей, он был скромный парень. Und überhaupt, Andreas war ein bescheidener Mann. Когда ты читаешь про Андрея, wenn du über Andreas liest, везде есть добавка. Überall gibt es noch einen Zusatz. Как фамилия у него. Wie eine Familie. Андрей, брат Петра. Andreas, der Bruder Andrei, von Petrus. Брат Петра. Andreas, der Bruder Andrei, von Petrus. Брат Петра. Andreas, Bruder von Petrus. Он был всегда в тени своего великого брата. Er stand immer im Schatten seines großen Bruders. И это было уже для него как фамилия. Und das war für ihn schon wie eine Familienname. Это брат Петра, да? Ah, das ist der Bruder von Petrus. Ну да, конечно, всегда Петра сперва, да. Ja, ja, zuerst ist immer der Petrus. Скромняга, Андрей. Also der war ein richtig bescheidener Typ. Но здесь, когда он услышал задачу, aber hier, als er diese Aufgabe gehört hat, он не сказал, о, Филипп попался. Hat er nicht so gesagt, oh, Philippus hat die Aufgabe nicht bestanden. Давай решай теперь сам. Komm, dann musst du jetzt selber das alles lösen. Nee, он не оставил Филиппа отдуваться, он побежал сам. Nein, er hat den Philippus nicht im Stich gelassen, sondern er lief ihm zu Hilfe. Иисусу это так понравилось. Und Jesus gefiel das sehr. Когда мы смелые, wenn wir mutig sind, wenn wir nicht standardmäßig denken und fangen an, die Lösung für ein Problem zu suchen, auch wenn es total dumm aussieht. Weißt du, man musste Mut haben, zu Jesus zu kommen und zu sagen, da sind fünf Brote und zwei Fische bei einem Jungen. Und dort sind 5000 Leute, die essen wollen. Kinder, Frauen. Und zwei Rübchen, говорит, предлагает. Und er bietet ihm nur zwei Fische an. Und alle Jünger haben ihn so angeguckt. Bei dir stimmt was nicht nur mit Mathematik was nicht, sondern auch mit deinem Kopf nicht. Aber er war ein mutiger Typ. Er war kein standardmäßiger Mann. Und Jesus gefiel das. Er sagt, komm, Herr. Und именно Андрей решает проблемы. Und genau die Andreasse, die lösen die Probleme. Nicht diejenigen, die so sich für klug halten. Die alles so logisch erklären, warum man das nicht machen sollte. Sondern genau die Andreasse. Mit ihrer Initiative werden sie zum Schlüssel zur Lösung einer Aufgabe, Frage, überall. церкви или in на фирме или oder in der Firma. В твоем общении ты видишь таких oder людей. Oder in deiner Umgebung siehst du solche Menschen in deiner давай, Gemeinschaft. Давай мы будем Андреями. Lass uns Andreas werden. Кто ты, Андрей или Филипп? Bist du Andreas oder Philippus? Давай станем Андреями. Lass uns alle zu Andreas werden. Есть Филиппы, но они могут стать Андреями. Es gibt Philippusse, aber sie können zu Andreasen werden. Знаешь, Иисус всегда сам знает. Und weißt du, Jesus weiß alles selbst. Написано, что он знает уже решение. Also es steht ja hier geschrieben, er kennt schon die Lösung. Поэтому Филипп, когда он искал вот этого математического решения, он не имел веры. Deswegen der Philippus, als er nach dieser mathematischen Lösung gesucht hat, er hatte keinen Glauben. Но у Андрея была вера. Aber der Andreas hatte Glauben. Что ты видишь? Was siehst du? Дефиците? Siehst du Defizite? Проблемы? Probleme? Когда ты вот что-то видишь, какую-то ситуацию, wenn du eine Situation so anschaust, есть у тебя вот такое решение внутри, какой-то вот выход, какая-то инициатива. Hast du so eine Entscheidung in deinem Herzen, so einen Ausweg aus dieser Situation, eine Lösung? Я хочу решить. Ich will es lösen. Когда есть задача, надо садиться и полностью погружаться в задачу. Wenn man eine Aufgabe hat, dann sollte man sich hinsetzen und voll und ganz dabei sein, um sie zu lösen. Но есть люди, они быстро говорят нет. Aber es gibt solche Leute, die sagen schnell nein. Нет, невозможно. Sie sagen, es ist unmöglich. И они остаются на своем уровне. Und sie bleiben auf ihrer Ebene. Они не вылазят из своих долгов. Sie können nicht ihre Schulden loswerden. Они не могут подняться на следующий финансовый уровень. Sie können nicht auf die nächste finanzielle Ebene они hochkommen. Они не могут развивать свою ячейку. Sie können nicht ihre Kleingruppe weiterentwickeln. Они не могут развивать свои музыкальные способности. Sie können ihre musikalischen Fähigkeiten weiterentwickeln. Я не могу. Ich kann nicht. Это они могут. Вон, пусть Андрей делает. Пусть also er kann das. Er ist ein Andreas. Er kann das. Неправда. Nicht wahr? Ты можешь. Du kannst es auch. Ты можешь. Du kannst das. Если сильно захочешь, сможешь. Wenn du einen richtigen Wunsch hast, dann wirst du es schaffen. Как одна говорит, вообще-то нельзя. Wie mal eine gesagt hat, eigentlich darf man das nicht. Но если сильно хочешь, можешь. Aber wenn du es ganz arg möchtest, dann ist es erlaubt. Когда ты услышал задачу, ты бежишь от задачи или ты бежишь к задаче? Wenn du eine Aufgabe bekommen hast oder gehört hast, läufst du von dieser Aufgabe weg oder läufst du ihr entgegen? Schon wieder diese Aufgaben. Lass mich doch alle in Ruhe. Nein, ты бежишь к задаче. Nein, du rennst der Aufgabe entgegen. Андрей бежит к задаче, которая не его. Andreas läuft zu einer Aufgabe, die gar nicht für ihn bestimmt war. Инициатива. Голиаф, который стоял там и орал, он не орал на Давида. Der Goliath, der dort stand und geschrien hat, er hatte nicht den David angeschrien. Вот мелкотню он даже смотреть не хотел. Er wollte eigentlich auf diese Kleinwüchsigen gar nicht anschauen. Он орал против армии Господа. Er schrie gegen die Armee Gottes. И там все принимали вызов. Und dort standen alle da und haben diese Herausforderung bekommen. И они вот так принимали. Написано, они убегали от него. Und sie haben diese Herausforderung so angenommen, sie liefen alle von ihm weg, gebückt. И убегали от него. Und sie liefen weg von ihm. А это был вызов. Aber das war eine Herausforderung. Но не для Давида. Aber nicht für den David. Давид, он сам проявил инициативу. David hat selber die Initiative gezeigt. И он приходит. Und er kommt. И разбирается с этим шкафом. Und geht zu diesem Schrank hin und macht ihn fertig. Он сказал, чем больше шкаф, тем громче падать будет. Er sagt, je größer ein Schrank ist, desto lauter wird er fallen. Даже косоглазый не промахнется, когда будет стрелять. Sogar derjenige, der schiegelt, der wird nicht daneben schießen. А я уже опыт имею с медведем и со львом. Denn ich habe bereits Erfahrung mit einem Löwen und einem Bären. Es wird alles gut laufen. Das ist der Heilige Geist in dir, der die Herausforderung annimmt. Признак Святого Духа в тебе это когда ты принимаешь вызов. Das Zeichen vom Heiligen Geist in dir ist dann, wenn du die Herausforderung annimmst. Потому что он не дал нам духа страха, но духа силы. Denn er hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft. Amen. Он дал тебе духа силы. Er hat dir den Geist der Kraft gegeben. Das heißt, wenn irgendwas passiert und es kommt zu einem Problem, dann gehe ich diesem Problem entgegen. Du bewegst dich, Gott gibt dir eine Herausforderung. Und du gehst dorthin. Ich kann mich an die Geschichte erinnern, wo Gott mich vor ein paar Jahren nach Kuba gerufen hat. Ich habe dort nichts gehabt. Ich wollte dort auch nichts machen. Ich habe dort niemanden. Du musst auf Kuba sein. Oh Herr. Wozu? Wahrscheinlich ist dort etwas, dann muss ich fahren. Aber ich habe doch Business. А бизнес завязан на времени. Und das Geschäft ist an die Zeit gebunden. Знаешь, что вот есть просто бизнес, а есть бизнес, который требует постоянной слежки по времени. Weißt du, es gibt solche Geschäfte, die nicht an die Zeit gebunden ist, Und es gibt Geschäfte, die tatsächlich nach den Terminen laufen müssen. Und ich habe ein Termingeschäft. Ich muss ständig Internet erreichbar sein. Страна, ну, und das letzte Land überhaupt außer Korea, Nordkorea. Время, свободно, zu damaliger Zeit konnte man nicht frei in Internet reingehen, man musste eine Karte kaufen, да, идти в какой-то отель, in irgendein Hotel gehen. И там тебе дадут окошечко, и ты можешь там посидеть полчаса в интернете. Dann wirst du so ein Zeitfenster bekommen, für eine halbe Stunde und dort kannst du praktisch in Internet gehen. Wenn überhaupt Internet noch funktioniert. Und oftmals funktioniert Internet gar nicht. Медленный. Und er ist so dermaßen langsam. Короче, это была самая последняя страна, куда можно было бизнесмену ехать. Das war das letzte Land, wo ein Geschäftsmann fahren würde wollen. Это была бы могила моего бизнеса. Das wäre ein Grab für mein Business. Абсолютно. Absolut. По всей логике. Nach all meiner Logik. Но я же глупенький. Aber ich bin doch ein bisschen dumm. Bisschen, да. И я поехал. Und ich bin hingefahren. Ja, потом все узнал вот эту ситуацию с интернетом, но это была беда. Ich habe dann diese Situation mit Internet erst später erfahren und das war wirklich nicht okay, nicht gut für mich. А в Германии каждую неделю меня ждут почти 1000 рабочих. Und in Deutschland warten auf mich fast 1000 Leute. Разных Mitarbeiter городах, in verschiedenen Städten. Которые стоят и смотрят на время. Die da stehen und auf die Uhrzeit schauen. Пришлёт нам фирма Мозера или нет? Wird uns die Firma Moser was schicken oder nicht? А у меня почти миллион каждую неделю, который я должен отсылать печатных продукций. Und ich musste fast 1 Million Auflage wegschicken. 60 или около 70 точек. 60 oder 70 Orte. Каждую неделю. Jede Woche. И люди смотрят на часы. Und die Menschen schauen auf die Zeit. И когда они опаздывают, моя какая-нибудь посылка, тогда они звонят или пишут. Und wenn eine Lieferung zu spät kommt, dann schreiben sie, rufen sie an. Потому что от этого зависит еще 1000 рабочих мест. Denn davon hängen noch 1000 Arbeitsplätze ab. И вот в это время я нахожусь на Кубе. Und in dieser Zeit befinde ich mich auf Kuba. Без интернета. Ohne Internet. Это было испытание. Das war eine Prüfung. Будешь ли ты, как Филипп, считать логично? Wirst du wie Philippus logisch rechnen, dann wirst du auf keine Kuba fahren. Aber du musst das mit im Glauben das lösen. Und es war so interessant, ich war 8 Mal auf Kuba, aber es gab keine Einbrüche in meine Arbeit. Нормальное время, когда я в Германии, каждую неделю звонки, каждую неделю надо писать. Wobei, wenn ich in Deutschland bin, jede Woche Anrufe kommen, man muss E-Mail schreiben. Почта опаздывает, что-то там. Wo die Lieferung zu spät kommt. Надо постоянно быть в интернете. Man muss ständig im Internet sein. И präsent. В это время, когда я на Кубе был. Und in dieser Zeit, wo ich auf Kuba war, habe ich alles schaffen können. Всего лишь пару раз, когда я был на служении, был звонок. Nur ein paar Mal, wo ich im Gottesdienst war, gab ein Anruf. И мы смогли это решить по телефону. Und wir konnten das am Telefon noch klären. Без интернета. Ohne Internet. Это вообще фантастика. Das ist überhaupt fantastisch. Знаешь, когда мы действуем, когда мы принимаем вызов. Wenn wir eine Herausforderung annehmen und uns im Glauben bewegen, dein Business, dein Leben, das wächst weiter, wenn du diese Herausforderung annimmst. Ich habe nicht einmal meine Predigt angefangen, Herr. Vergebe mir, Herr. Stellt euch vor, das Thema war das gefährlichste Wort überhaupt. Und ich habe das nicht einmal gesagt. Dann muss ich das leider nächstes Mal sagen. Dafür wirst du auf den nächsten Gottesdienst warten und sich denken, was das für ein gefährliches Wort ist. Ich werde dir ein Wort verraten, was dich dein ganzes Leben abbremst. Das Wort, was dich hindert, auf die nächste Ebene zu steigen. Das Wort, was dein Erfolg raubt. Das ist ein Wort, das wir jeden Tag sagen. Wo wir jeden Tag sagen, aber das ist Illusion. Bist du gespannt? Bist du gespannt? Amen. Amen.